So it's been a great discussion. Es war eine großartige Diskussion. I'm just going to go through some of the questions first. Ich werde zuerst einige der Fragen beantworten. It was Florian who asked about the Kurdish referendum. Zuerst Florian Frage, der zum kurdischen Referendum gefragt hat. Says could the question of the referendum in northern Kurdistan lead to a revolutionary class struggle? Könnte die Frage des kurdischen Referendums zu einem revolutionären Klassenkampf führen? And of course it can. Und natürlich kann es das. On the one hand you have the Baghdad government. Auf der einen Hand hat man die Regierung in Bagdad. Supported by every single imperialist power except Israel and Russia. Die von jeder einzelnen imperialistischen Macht außer Israel und Russland unterstützt wird. All those people who fight each other every single day, in fact, using different Kurdish militias. Also all diese Leute, die sich jeden Tag bekämpfen, benutzen tatsächlich unterschiedliche kurdische Milizen. As soon as the Kurds actually want to make a decision in their own life, they all unite against them. Aber sobald die Kurden eine eigene Entscheidung fällen wollen, vereinen sie sich gegen die Kurden. And of course, this is only emphasizing the national struggle and the national question inside Kurdistan. Und natürlich spitzt das einfach die Frage des nationalen Kampfes und der nationalen Frage zu. We cannot defend that. Das können wir nicht verteidigen. Although at the same time, an independent Kurdistan in itself. Aber zur gleichen Zeit bedeutet ein unabhängiges Kurdistan. No matter how democratic its leadership, egal wie demokratisch ihre Führung ist, will not solve anything either. Wird dieses unabhängige Kurdistan nichts wirklich, keine Probleme lösen. In fact, northern Iraqi Kurdistan is de facto independent. Tatsächlich ist das nordirakische Kurdistan unabhängig. It has its own army, its own state structures, its own parties, everything. No one else has access to those areas. Es hat ihre eigene Armee, sie haben ihre eigene Armee, ihre eigene Straßenstrukturen, niemand anders hat dazu. What has that solved for the Kurdish masses? Aber was hat das tatsächlich für die kurdischen Massen verändert? Nothing. Nichts. And even if they get formal independence, und sogar wenn sie formelle Unabhängigkeit erlangen, they'll still be controlled by the banks and by the big companies and corporations that surround them. Wenn sie immer noch von den sie umgebenden großen Banken und Unternehmen bestimmt werden. So from a Marxist point of view, also aus einer marxistischen Perspektive, say yes, we fight for homeland for the Kurds if the Kurdish people and the workers and youth want that. Werden wir für ein unabhängiges Kurdistan kämpfen, wenn die arbeitende Klasse das möchte? But how can that be achieved? Aber wie können wir das erreichen? First of all, we need to unite with the workers, with the Arab workers and youth, with the Iranian, with the Turkish workers and youth. Zuerst müssen wir uns mit den arabischen, mit den iranischen, mit den kurdischen arbeitenden Jugend vereinen. If anything, just to break all these states which are going to attack this the Kurdish homeland. Wenn auch nur, um alle Staaten, die das kurdische Land angreifen werden, zu zerstören. But also because the aspirations of the Kurdish people cannot be achieved under capitalism. Aber auch, weil die Ziele des kurdischen Volks nicht unter dem Kapitalismus erreicht werden können. And they need to continue for socialist struggle. Und sie müssen weitermachen mit einem sozialistischen Kampf. A unity of the working peoples. Eine Einheit der arbeitenden Klasse. And for a socialist federation of the Middle East. Und für eine sozialistische Föderation des Mittleren Osten. Within which any nation, if it wishes to, can have its own entity and govern for itself. Innerhalb dessen jede Nation, die das wünscht, ihre eigene Regierung aufbauen kann. But then the point is that once that is achieved, that won't be necessary. Aber der Punkt ist, sobald wir diese Föderation erreicht haben, wird das nicht mehr nötig sein. And in fact the national question in such a struggle will become, how to say, softer, will soften and disappear gradually. Und tatsächlich wird die nationale Frage in einem solchen Kampf immer schwächer werden. That's the only way to solve the problems of the Kurdish masses. Das ist der einzige Weg, um die Probleme der kurdischen Massen zu lösen. Yes, the immediate struggle is very tightly connected to the national struggle. Natürlich ist der aktuelle Kampf sehr nah verknüpft mit der nationalen Frage. Their own leaders are not going to carry this out. Barzani is not going to carry this out. Ihre eigene Führung wird das nicht ausführen. Barzani wird das nicht ausführen. I'm 90% sure that he's going to cut a deal with some power. And there's not going to be independence, even if the Kurds vote to have one. Ich bin zu 90% sicher, dass einen Deal ausarbeiten wird mit einer Macht und dass auch wenn die kurdischen Massen das wollen, es keine Unabhängigkeit für sie geben wird. And even after that, then he's not going to solve the problems of the Kurds, just as he has not done that over the past 20 years. Und wird nicht die Probleme der Kurden lösen, so wie es die letzten 20 Jahre nicht gemacht hat. Corruption, nepotism, unemployment, poverty, it's going to continue. Korruption, Armut, Arbeitslosigkeit wird weitergehen. But you see, there's no one else saying this in Iraqi Kurdistan or anywhere in Kurdistan. Aber niemand anders, sei es im irakischen noch im ganzen Kurdistan, sagt das im Moment. No real political force is putting forward a clear revolutionary class position. Keine politische Kraft äußert eine revolutionäre Perspektive. They're all falling behind one power or another. Alle fallen hinter die eine oder andere Macht. They're all falling behind one part of the Middle Eastern ruling class or another. Alle folgen einer Seite der mittelöstlichen. And no one is leaning on the working class. Und niemand stützt sich auf die arbeitende Klasse. So even if this movement gains a revolutionary character at some point. Also sogar wenn diese Bewegung an irgendeinem Punkt einen revolutionären Charakter erreichen wird. Which the Kurdish masses are more than prepared to do. Wozu die kurdischen Massen mehr als bereit sind. If there isn't a revolutionary leadership. Wenn es eine revolutionäre Führung gibt. That movement will retreat just like all the other movements have retreated. Wird diese Bewegung zurückweichen, so wie es alle anderen bisher auch getan haben. And the problems are not going to be solved. Und die Probleme werden nicht gelöst werden. No matter what the individual nations' names are called or how the borders are drawn up. Egal was die Namen der einzelnen Nationen sind oder wie die Grenzen gezogen werden. So that's the task, is to build such a force. Das ist also die Aufgabe, eine solche Bewegung aufzubauen. Yes. So just to continue about the there was someone I didn't get the name asked about the how democratic reforms in a country like Iran can lead to a revolution. Vitas Frage zu wie demokratische Reformen zu how can democratic reforms lead to a revolution in a country like Iran? Wie können demokratische Reformen zu einer Revolution führen? The problem is that dictatorship for the most part is not there for just for the fun of it. Das Problem ist, in den meisten Fällen ist Diktatur nicht einfach für den Spaß da. The dictatorship reveals a fundamental contradiction. Diktaturen zeigen einen fundamentalen Widerspruch auf. That the system cannot uphold the population, the livelihood of the population. Dass das System den Lebensunterhalt der Massen nicht aufrechterhalten kann. And the only means it has to stabilize the situation. Und den einzigen Weg, den sie haben, um die Situation zu stabilisieren, is by brutal force. Ist mit brutaler Gewalt durchzugreifen. In the end, it's a question of bread. Am Schluss ist es eine Frage des Brots. Yes, of bread, of livelihood, living standards. Von Brot, von Lebensstandard. Of jobs, of housing, of you know, welfare, healthcare, all these things. Arbeit, Wohlfahrt, Krankenversicherung. And as soon as you see, as soon as you have the slightest, you can compare a country like Iran with a pressure cooker. Man kann ein Land wie Iran mit einem Dampfkochtopf vergleichen. Where the valve is stuck. Wo das Dampfventil festklemmt. Yeah, you understand? Does that make sense? All this pressure, you know, in a bourgeois democratic society like many of those in Europe. So all dieser Druck in einer bourgeois, also bürgerlich-demokratischen... There are many means to divert these type of movements and aspirations of the masses. Gibt es viele Arten, diese Bewegung abzuschwächen oder abzulenken? You know, people can elect representatives to a parliament which essentially is powerless. Die Leute können RegierungsvertreterInnen wählen, die aber de facto machtlos sind. But it suffices to divert the attention of the masses. Aber das ist genug, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung abzulenken. And feel that they have a part in the development of society. Und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie ein Teil der Entwicklung der Gesellschaft sind. But in a dictatorship, that valve doesn't exist. In einer Diktatur existiert aber dieses Ventil nicht. And therefore the pressure rises. Somit steigt der Druck immer weiter an. And as with a broken pressure cooker. Und so wie bei einem kaputten Dampfkochtopf. Very often, if you just open the lid a little bit. Wenn man ihn ein bisschen aufmachen würde. It explodes. Explodiert dann. Because the first question, if you give people the freedom of speech in Iran, the first thing they will say is. Denn wenn man den Leuten im Iran die Meinungsfreiheit geben würde, ist das erste, was sie sagen werden. Yeah, so mining is better. It's opinion. So they will say, here's my opinion. Here's my Meinung. Hey, here's meine Meinung. Yeah. And what is their opinion? They say, this is what we want. Und was ist ihre Meinung? Sie werden sagen, das ist, was wir wollen. We want housing, we want wages, we want food. Wir wollen Unterkünfte, wir wollen Lohn, wir wollen Essen. We're tired of this drag of life. Wir haben keine Lust mehr auf dieses Leben. And that opens a whole logic of its own. Und das eröffnet eine ganz eigene Logik. And the people will begin to feel their own strength. Und die Leute werden anfangen, ihre eigene Kraft zu spüren. And that in itself leads to movement in effect, because the system cannot satisfy those demands. Und das alleine führt schon zu einer Bewegung, weil das System kann diese Forderungen nicht erfüllen. It will immediately lead to open conflict with the ruling class. Es wird sofort zu offenem Konflikt mit der herrschenden Klasse führen. A conflict which will pull out the working class and all those pent up frustrations and anger, all of that will be released. Ein Konflikt, der sofort alle Frustrationen der arbeitenden Klasse hervorziehen wird und herauslassen wird. And that's the dilemma that the Iranian ruling class is in. Und das ist das Dilemma, in dem die iranische herrschende Klasse sich momentan befindet. That they cannot satisfy the needs of the masses. Dass sie die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht erfüllen können. But they can't keep up the dictatorship, because sooner or later it's going to explode. That pressure cooker is going to explode. Gleichzeitig können sie ihre Diktatur nicht aufrechterhalten. Früher oder später wird das Konzept explodieren. But at the same time, if they open too fast. Aber gleichzeitig, wenn sie diesen Dampfkochtopf zu schnell aufmachen. The same thing is going to happen. Wird es ebenfalls explodieren. And you can see even in a country like Egypt. Und man kann sogar in einem Land wie Ägypten sehen. After the revolution, nach der Revolution, there's a certain element of the same process. Gibt es ein gewisses Element desselben Prozesses? Because this opening up of democratic space. Denn diese Öffnung von demokratischem Raum. Open up for millions and millions of people new layers which weren't necessarily a part of the revolution. Öffnen sich auch Millionen und Millionen von Leuten, die nicht unbedingt Teil der Revolutionären waren. To come out and express their desires, their demands. Dass sie herauskommen können und ihre Bedürfnisse und Forderungen stellen können. You saw wave after wave of struggles, of strikes, of you know, neighborhood struggles, of over anything. Was Wellen von Kämpfen und Streiks auslösen kann. Because the people felt that for the first time in their lives they could actually express what they wanted. Weil zum ersten Mal in ihrem Leben die Leute tatsächlich hervorrufen können, was sie wollen. Yeah. So that's the general process in such a situation. Das ist also der generelle Prozess in einer solchen Situation. There's another question about why the CIA ended its program of supporting the jihadists in Syria. Es gab eine weitere Frage dazu, warum die CIA ihr Programm der Unterstützung der Dschihadisten in Syrien abbrach. The reason is a big part of the US ruling class actually thinks this was a very irresponsible step to take. Und tatsächlich findet ein großer Teil der US-amerikanischen herrschenden Klasse, dass das sehr unverantwortlich war. Because they didn't have any problems to begin with. Weil sie keine Probleme hatten, als sie angefangen haben. But once ISIS rose up, they could see this is just spiraling out of control. Aber sobald der IS entstand, sahen sie einfach, dass es außer Kontrolle gerät. Even today, there is a small enclave, like almost like a small nation, more or less solely controlled by Al-Qaida in Syria, in northwestern Syria. Sogar heute gibt es eine kleine Enklave, also fast eine eigene Nation, die von Al-Qaida, in Syrien, die von Al-Qaida kontrolliert wird. And it's clear, this is going to be a problem in the future. Und es ist klar, dass das in der Zukunft ein Problem sein wird. And it becomes a threat to the stability of the system itself, of the capitalist's own system. Und es wird eine Bedrohung für das System selber, für das kapitalistisch beherrschte System. So, but this is how the ruling class works. They use a certain group to whatever end they need, and then they throw it away when they don't need it. Aber so funktioniert halt die herrschende Klasse. Sie benutzen eine Gruppe für ihre eigenen Zwecke und schmeißen sie weg oder stoßen sie ab, sobald sie sie nicht mehr brauchen können. But more importantly, it's clear that it was first of all money out of the window because they lost. Aber es ist klar, dass das Geld aus dem Fenster geschmissen wurde, weil sie haben verloren. And this, it's clear that this is a part of a deal that they made with Russia. Und es ist klar, dass es Teil eines Deals war, den sie mit Russland abgeschlossen haben. To giving some sort of concessions to each other, which is, you know, behind closed doors at the moment. Also dass sie eigentlich hinter diesen Türen gegenseitig Konzessionen gemacht haben. So anyway, that's why they shut it down. Also auf jeden Fall, das ist der Grund, warum die CIA Operationen abgeschlossen haben. One of the companies talked about unions. Einer der Genossen hat über Gewerkschaften gesprochen. And of course, this is a very important issue. Und natürlich ist das ein sehr wichtiger Aspekt. We see in most of the Middle East, because of decades and decades of oppression, there are no real unions. Aber in großen Teilen des Mittleren Ostens gibt es aufgrund der Repression über Jahrzehnte hinweg keine Gewerkschaften. At least outside of Turkey. In Turkey there are some actual trade unions. Zumindest außerhalb der Türkei. In der Türkei selber gibt es einige Gewerkschaften. Which are actually controlled more or less by the Kurdish movement. Welche tatsächlich zum größten Teil von der kurdischen Bewegung kontrolliert werden. They're not that big, but they have a big influence amongst the advanced layers of the working class. Sie sind nicht so groß, aber sie haben einen großen Einfluss in den fortgeschrittenen Schichten der arbeitenden Klasse. After the bombing of Ankara bombing in 2015, they actually organized a 3-day general strike. Nach den Bombardierungen in Ankara 2015 haben sie einen dreitägigen Streik organisiert. Of course, it wasn't an actual general strike, but these three left-wing unions made a big impact on the situation by the strike. Natürlich war es nicht wirklich ein. It wasn't general, as in there wasn't like a Generalstreik, aber es hat eine große Bewegung ausgelöst. But the problem was also that immediately after these 3 days, they shut down the movement and they didn't take steps to build an underground movement to carry it on, to prepare for the next wave of struggles. Aber natürlich wurde nach diesen 3 Tagen Streik die Bewegung unterdrückt und es wurden keine Versuche unternommen, diese im Untergrund weiterzuführen. Instead of using the uproar, which was against the Erdogan regime back then, to expand the organizations of the working class and prepare for the right time to raise their heads again. Statt die Aufruhr gegen das Erdogan-Regime zu nutzen und für einen späteren Zeitpunkt weiterzuentwickeln. In most of the other countries, the unions are mostly state-controlled unions. In den meisten anderen Ländern werden die Gewerkschaften vom Staat kontrolliert. But we saw in a country like Egypt after the revolution. Aber in einem Land wie Ägypten haben wir nach der Revolution gesehen. How in fact the biggest and most effective unions were the old state unions. Dass tatsächlich die größten und erfolgreichsten Gewerkschaften diejenigen waren, die vom Staat kontrolliert wurden. The teachers, the doctors, die Lehrer und Lehrerinnen, die Ärzte und Ärztinnen. Even the tax collectors union had a massive strike a few years before the revolution. Sogar die Gewerkschaft der Steuerbehörde hatte einen großen Streik. In 2005. But after the revolution, the left made a major mistake because it completely ignored these unions. Aber nach der Revolution hat die Linke einen großen Fehler gemacht, denn sie haben diese Gewerkschaften einfach komplett ignoriert. Saying no, these are state unions. We want independent unions. Sie haben gesagt, nein, wir wollen nicht diese staatlich kontrollierten Union, wir wollen Gewerkschaften, wir wollen unabhängige. Of course, we do support independent unions. Natürlich unterstützen wir unabhängige Gewerkschaften. But in this case, the workers had actually staged revolutions inside these old state unions, taken them over and were using them as very effective tools. Aber in diesem Fall hatten die Arbeitenden innerhalb dieser staatlichen Gewerkschaften diese genommen und sie für ihre revolutionären Zwecke benutzt. But for instance, because of the lack of a left-wing presence there in the doctors' union, the whole leadership was replaced immediately after the revolution with a leadership composed of Muslim Brotherhood members. Aber weil zum Beispiel in der Gewerkschaft der Ärztinnen und Ärzte die linke Führung oder die linke Perspektive gefehlt hat, wurde nach der Revolution die ganze Führung ersetzt durch Vertreter der muslimischen Brüder. And then that leadership was overthrown again several times. They changed the whole leadership and increasingly moved to the left. Und diese Führung wurde mehrmals überwunden und man hat immer weiter Schritte gemacht zur Linken. But the left almost boycotted, well, did boycott these unions. Aber die Linke hat diese Gewerkschaften boykottiert. And therefore didn't oppose the Muslim Brotherhood and other liberals and so on forces. Und hat somit die muslimische Brüderschaft und andere liberale Kräfte nicht. And therefore didn't manage to win over these very advanced layers of workers. Und hat es somit nicht geschafft, diese sehr fortgeschrittenen Schichten der Arbeitenden für sich zu gewinnen. So that's the situation now in Egypt. The union movement is relatively depressed. Doesn't really exist. Das ist die Situation jetzt in Ägypten. Die Gewerkschaftsbewegung gibt es de facto nicht mehr. It's very atomized, very localized. Es ist sehr klein und sehr lokal. I'm just stopping. So, but just to sum up. Aber nur um zusammenzufassen. I think this year, you know, is the 100th anniversary of the Russian Revolution. Dieses Jahr ist das 100-jährige Jubiläum der russischen Revolution. And if we look at the revolutions which took place in the Middle East, und wenn wir die Revolutionen anschauen, die im Mittleren Osten stattgefunden haben, they were on paper far stronger than the Russian Revolution. Waren sie auf dem Papier viel, viel stärker als die russische Revolution. The Russian working class was about 10 million people in a country of 130 semi-peasant, illiterate people. 130 million, sorry. Die russische Arbeiterschaft bestand aus ca. 10 Millionen Arbeitenden in einem Land mit 130 Millionen vor allem ländlichen Menschen. In these advanced industrial cities in the middle of extreme, like seas and seas of miles and miles of extreme backwardness. They lived in advanced industrial cities in a sea of backwardness, you can say. Also diese Arbeitenden lebten in industriellen Städten in welche sich in einem Meer von Rückwärtsheit. There wasn't any Twitter or Facebook or telephones or anything like that. Es gab kein Twitter, Facebook, Telefone etc. And yet the Bolshevik Party managed within 9 months. Und trotzdem schaffte es die bolschewistische Partei innerhalb von 9 Monaten. To go from a tiny organization of 5 to 10,000 people. Von einer kleinen Organisation von 5 bis 10,000 Menschen. To a mass organization which led the working class to take power. Zu einer Massenorganisation zu werden, die Arbeiterinnenschaft an die Macht brachte. And that shows us what possibilities exist in the Middle East and everywhere else, in effect. Und das zeigt uns, was für ein Potenzial im Mittleren Osten und überall sonst auch steckt. But you see, if there hadn't been a Bolshevik Party, wären sie keine bolschewistische Partei gewesen. It would have been the exact same development as we saw in Egypt, in Syria, in Turkey, in all these places. Wäre genau die gleiche Entwicklung passiert wie in Syrien, in Iran, in Ägypten und all diesen Orten. If the masses don't take power, the counter-revolution, they will give room for the counter-revolution to make an offensive. Wenn die Massen nicht die Macht ergreifen, geben sie der kontrrevolutionären Mächten Platz, sich zu entfalten. And the ruling class is always far more class-conscious than the oppressed masses. Und die herrschende Klasse hat immer mehr Klassenbewusstsein als die unterdrückte Klasse. They've had more time to develop their class consciousness. Sie haben schon mehr Zeit gehabt, um ihre Klassenbewusstsein zu entwickeln. And they're going to punish the masses for ever thinking about a revolution. Und sie werden die Massen bestrafen dafür, dass sie überhaupt erst an eine Revolution denken. And that's what we're seeing. Und das ist das, was wir jetzt sehen. That's what we need to know in order to avoid making the same mistakes in the future. Und das ist, was wir wissen müssen, um nicht dieselben Fehler in der Zukunft zu machen. Now, in the Middle East today, the capitalists. Heute im Mittleren Osten machen die Kapitalisten. They're fighting to divide up the workers in sects and nations and subnations and religions. Sie kämpfen dafür, die arbeitende Klasse in Sekten, in Nationen, in Subnationen aufzuteilen. But the working class doesn't have any nation. Aber die arbeitende Klasse hat keine Nation. The Iranians, the Syrians, Turkish, Shia, Sunni. Die Iraner, die Syrer, Türken, Kurdischen. It's all a part of the same class. Sind alle Teil derselben Klasse. And the main weapon of the bourgeoisie is to try to divide this class as much as possible. Und die Hauptwaffe der Bourgeoisie ist, diese Klasse so weit zu spalten, wie es nur geht. They're willing to go as far back as possible in history to find prehistoric movements to try to crush these. Sie gehen so weit zurück in der Geschichte, wie es nur geht, um prähistorische Tendenzen zu finden, die sie benutzen können. But they can't fight the inevitable. Aber sie können das Unausweichliche nicht. Which is a system in decline. Was ein System im Abstieg ist. And it's this system which is spurring the movement forward. Und es ist ein System, das die Bewegung nach vorne treibt. It's shaping the working class and its consciousness. Es formt die arbeitende Klasse und ihr Bewusstsein. And it's not just the Middle Eastern working class. Es ist nicht nur die arbeitende Klasse des Mittleren Ostens. It's our class. Es ist unsere Klasse. Because it's the same struggle. Denn es ist derselbe Kampf. It's the same process. Es ist derselbe Prozess. And it's the same lessons. Und es sind dieselben Lektionen. So, instead of joining a sectarian army. Also anstatt eine sektiererische Armee beizutreten. Or militia. Oder eine Miliz. We say join the working class's army. Sagen wir, hey, tretet der Armee der arbeitenden Klasse bei. The class struggle takes many different shapes in different places. Der Klassenkampf nimmt unterschiedliche Formen an in unterschiedlichen Orten. But it's the same process which is going on everywhere. Aber es ist der selbe Prozess, der überall stattfindet. The same capitalism which can't feed the workers and youth of the Middle East. Derselbe Kapitalismus, der die Jugend und die Arbeitenden des Mittleren Ostens nicht füttern kann. Is now undermining the living standards of workers and youth in Europe and the US, everywhere else. Untergräbt jetzt den Lebensstandard der Arbeitenden und Jugend in Europa und überall sonst. And the only way we can stop the same mistakes happening again, stop this vicious, circle of reaction. Und der einzige Weg, wie wir diesen grauenhaften Zyklus des Reaktionären stoppen können, is to bring the fight to the system. Ist, wenn wir den Kampf ans System fördern. First of all, fight the ruling class here. Zuerst müssen wir die herrschende Klasse hier bekämpfen. If anything, it's the Western ruling class which is more responsible than anyone else for the reactionary things which are going on in the Middle East. Die westliche herrschende Klasse ist eigentlich mehr schuld daran, was im Mittleren Osten passiert, als sonst eine. But I would also say, organize yourselves as Marxists. Aber organisiert euch auch als Marxistinnen und Marxisten. Join the international Marxist tendency. Tretet der internationalen marxistischen Tendenz bei. And help build the organization of the Middle Eastern masses. Und helft mit, die Organisation der mittelöstlichen Massen zu bauen. To finally take us out of this dead end of history. Um uns endlich aus diesem Ende der Geschichte herauszuholen. For world socialist revolution. Für eine internationale sozialistische Revolution. Thank you.